kommst du hier nicht rein, Alter? Thema. Ja, die Gästeliste halt, ne? Ey, stehst du drauf? Kann ja gar nicht sein. Ist doch gar nicht. Stehst du drauf? Das ist doch rein. Stehst du drauf? Ich bin doch rein. Stehst du drauf? Stehst du drauf? Stehst du drauf? Stehst du drauf? Stehst du drauf? Stehst du drauf? Stehst du drauf? Das ist doch rein. Bist du drauf?